das muss anders zugehen, dass in Deutschland eine proletarische Revolution oder sowas greift. Ja. Also stand dieses Häufchen völlig isoliert mit dem Rücken an der Wand. Du durftest dich nicht mucksen. Du konntest höchstens den guten, den volldemokratischen Staat träumen. Ja. Und du konntest dich auf revolutionäre Bewegungen oder vermeintlich revolutionäre Bewegungen im Weltmaßstab, das heißt gegen den Imperialismus, ja, beziehen. Und in dem Rahmen war auch eine prima Verschiebung möglich. Du musstest jetzt auch in dem Sinne dich nicht mehr mit der deutschen Misere bis zur Shoah, mit den Elterngenerationen weiter auseinandersetzen, sondern du konntest dich einfach mit dem US-Imperialismus auseinandersetzen. Das ist der Nachfolger des Faschismus. Das ist der eigentliche Faschismus. Dessen Anhängsel sind dann die BRD-Zustände, die ja nur auch wirklich, deswegen habe ich es mit dem Reformnazismus auch nochmal vor Augen geführt, faschistisch eigentlich genug waren, um zu sagen, das und das und das ist doch eigentlich nur die Kontinuität. Und über diese Kontinuität, diese NS-faschistische Kontinuität, konntest du sozusagen einen Weltzusammenhang konstruieren, würde man heute konstruktivistisch das nennen, ja, konntest du dir einen Weltzusammenhang konstruieren, der sein Substrat in den wirklichen Kämpfen damals hatte. Und die konntest du sofort überhöhen. Das ist auch jetzt nichts furchtbar Neues, aber Brückner schildert das sehr, sehr plausibel, wie das ablief. Und plötzlich auch eine gigantische Verschiebung auf diesen Clermontismus ab Algerienkrieg spätestens möglich war. Ja? Und von daher auch sehr verständlich, wie dann die konkreten Artikel der Meinung etwa darauf sich beziehen, wie sie zu verarbeiten aus dieser Moralien der Paulskirchenbewegung und ihrer Ziehmutter Riemek und das ganze evangelische Moralien, ja, der bekennenden Kirche und auf dieser Achse, da konnte man endlich auch sich in den proletarischen Internationalismus vermeintlich und oder wirklich einklinken im Weltmaßstab. Ja. Und das aber auch nicht gelang, das zu einem offenen Kosmopolitismus zu machen, sondern immer wieder auf diese deutschen Zustände qua Anhängsel, also die BRD und BRD-Nazis, Anhängsel ja, des US-Imperialismus, des eigentlichen mächtigen Faschismus, das wurde nun noch genau ebenso plausibel, wenn man mal es nicht vom Resultat her nur sich schon beurteilt, sich urteilend richtend anguckt, sondern mal so anguckt, historisierend, hermeneutisch, in der hermeneutischen Anstrengung anguckt, ja, konnte das sofort auch kurzgeschlossen werden, entlang dieser ungeheuren, aufwühlenden, ja, fast möchte ich sagen, Erfahrung, aber es war eben keine Erfahrung, dieser Anschauung des Vietnamkriegs. Ab 65, 66 ging das los, dieser Fernsehkrieg, ja, wozu sich verhalten musste. Ich breche das gerade an den Punkt ab, diese Dynamik, die zu einer derartigen Verschiebung führte. Die USA sind eigentlich das, also ich sage es dann in der Form, USA, SASS, wurde das dann so auch entsprechend hören. Häufig genannt, USA, SASS, da war dann der NS eigentlich zu verorten. Man brauchte sich hier nicht mehr mit dem NS gründlich weiter und so auseinandersetzen, was zwar auch geschah, aber was nicht diesen Akzent hatte, wie wir das heute, wo wir den Akzent belehrt durch die Niederlagen und die Erfahrungen, die Weiterentwicklung, den Niedergang auch dieser Linken, den Akzent sicherlich neu oder anders setzen würden. Und da ist jetzt erstmal für mich wichtig, diese andere Verschiebung. Eine Verschiebung aus der Ohnmacht heraus, und das ist etwas, was eigentlich die Linke bis heute auszeichnet, gerade die Restlinke eben, aber nicht auch neue Segmentierungen, die versuchen, da rauszukommen, zu irgendwie revolutionärem oder gesellschaftlich avancierten Handeln zu kommen. Da hat man zum Beispiel das eine Dokument, einfach ein Leserbrief an den Spiegel, den er da zitiert. Das ist so typisch für die Linke der 60er Jahre. Ein junger Spiegelleser, leider sagt er in seiner schludrigen, hastigen Art hier nicht, von wann dieser Spiegelleserbrief ist, muss man irgendwie rauskriegen, auch mehr so, würde ich sagen, glaube ich, ist aus der Vietnamkriegszeit. Da schreibt einer einen Spiegel über Vietnam. Ich laufe im Zimmer auf und ab und überlege, was ich tun kann, was ich tun sollte. Ich muss etwas tun, sagen Sie mir, was? Soll ich an Nixon schreiben? Soll ich nach Genf schreiben? An den Außenminister? Gibt es jemanden, der einflussreich genug wäre, hier einzuschreiben, dem ich irgendwie helfen kann? Soll ich an meiner Universität Unterschriften sammeln? Oder Ihren Artikel aushängen? Also war so ein Spiegelartikel über Vietnamkrieg. Gibt es eine seriöse Organisation, die Einfluss hat und vielleicht Geld braucht? Sagen Sie, was ich tun soll. Wenn es nur ein wenig Aussicht auf Erfolg hat, werde ich es tun. Und diese Formel, die zieht sich also wie leitmotivisch durch das ganze Buch. Was tun, was tun, was tun. Nicht wie Lenins Schrift, was tun mit Fragezeichen, sondern was tun mit 10 Ausrufezeichen. Und das ist ja eine Grundstimmung dieser deutschen Linken, die sich eigentlich immer nur noch manisch verstärkt hat, ja, die ihr auch sehr gut zeigt, aber in ihrer Ohnmacht auch plausibel zeigt. Ja, Und da zeigt er eigentlich mehr nebenbei. Da würde ich aber sagen, das ist für mich ein Hauptkritikpunkt an Brückners Darstellung hier, dieser Miserabilität, die bis zu der Selbstmordung von Ulrike Meinhof und dann auch implizit, es war ja nur noch ein Jahr bis zum sogenannten Deutschen Herbst, zum Gunther von Stammheim führt. Da zeigt er, dass die